Cops, die Gangster jagen, hat man in Filmen schon oft gesehen. Aber nie so wie in Dead or Alive von Takashi Miike aus dem Jahr 1999. Darin steuern zwei Männer auf eine Konfrontation zu, die damals die Kinolandschaft erschüttert hat. Auf der einen Seite Ryuichi, der es mithilfe seiner Gang aus Sino-Japanern nach dem Überfall auf einen Geldtransporter mit der Unterwelt von Tokio aufnimmt. Und auf der anderen Seite ein Cop, der in dieser Sache ermittelt und sein Familienleben dafür vernachlässigt. Wie zwei Magneten bewegen sich die beiden im Laufe des Films durch ein moralisch außer Kontrolle geratenes Tokio aufeinander zu. Blutfontänen, so viele Pornos, aufblasbare Pools voller Exkremente, magische Bazookas und meterlange Lines Koks. Ein heftiger Film für heftige Menschen, könnte man glauben. Denn wie sich Dead or Alive nach 16 Jahren gehalten hat und ob hinter den teils extremen Bildern mehr steckt als Schauwerte für ein pubertäres Publikum, darüber sprechen wir heute in Kino Chiwa, dem Podcast über japanisches Kino mit Nemo und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Chiwa. Mein Name ist Memo und gleich ein paar Kilometer weiter in Wien sitzt Max. Hallo. Und heute haben wir in unserer aktuellsten, brandneuesten Folge einen ganz besonderen Film, weil er Max und mir zumindest sehr am Herzen liegt, und zwar Dead or Alive von Takashi Miike. Ja, ein berühmt-berüchtigter Film, der damals das westliche Festival-Parkett im Sturm erobert hat und, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber durchaus für eine sehr, sehr große Fanwelle für das japanische Kino gesorgt hat. Max, vielleicht steigen wir ein mit der Frage, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie hast du ihn damals empfunden? Ich habe den Film damals, glaube ich, im Jahr 2000 oder 2001 gesehen. Der Film, muss man sozusagen, ist 1999 herausgekommen und kam dann ja eigentlich für die damalige Zeit relativ schnell auch hier raus, nämlich im Fernsehen auf Vox damals noch in der Nacht, mehr oder weniger zufällig. Ich habe damals halt mehr oder weniger alles angeschaut, was japanisch war, und im zarten Alter, ich weiß nicht mehr, frühes Teenageralter, sehe ich mir das an und auf einmal fliegt da eine Frau von einem Hochhaus nackt herunter und schlägt auf den Asphalt auf, und im nächsten Moment nimmt ein verrückter Typ mit irgendwelchen Fliegerbrillen auf ein Drogenpaket aus ihrer Hand und läuft weiter und keine Ahnung, was noch alles passiert auf jeden Fall. Das war schon ein Schlüsselmoment, weil man kannte zwar diese verrückten, sehr uneuropäischen oder unamerikanischen Szenen aus Hongkong teilweise, aber irgendwo war etwas neu, weil es irgendwie sehr realistisch gewirkt hat. Mhm. Und ich habe den Film dann aufgenommen auf VHS und muss dazu auch sagen, der war ungeschnitten, ja, was ja auch eigentlich unglaublich ist. Und ich habe ihn dann am nächsten Tag in die Schule mitgenommen und ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen sehr netten Musikprofessor, der zu nett war für sein eigenes Wohl, ja, weil er einfach die Klasse nicht in den Griff bekommen konnte. Und der ist immer vorne gestanden und hinter ihm war aber ein Fernseher. Und ich habe den Film eingelegt und wir haben den Film einfach ohne Ton geschaut, während der Professor vorgetragen hat vorne. Aber mir ging es ähnlich. Also ich habe das japanische Kino vor dem Film durchaus wahrgenommen und mochte es auch sehr gern. Also gerade was jetzt so klassische Samurai-Filme betrifft, die dann durchaus immer wieder im deutschen Fernsehen liefen. Und ich kannte auch diverse, ich nenne es mal, exzentrische Spitzen, die es so gab, wie Tetsuo the Iron Man oder die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb, der auch im deutschen Fernsehen lief. Aber Dead or Alive war für mich wirklich so ein Erweckungserlebnis, weil es eben gezeigt hat, was in Japan geschieht. Weil ich habe gerade so die 90er, was japanisches Kino betrifft, bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Kitanos Filme, die auch in Cannes eben groß gefeiert wurden, eher als still wahrgenommen. Einfach auch, du hast es ja schon angesprochen, weil das 90er-Jahre-Kino, gerade so die ersten 5, 6 Jahre, wirklich Hongkong gehört haben. Also da war halt unglaublich aufregendes Kino aus Asien, das eben auch verfügbar war in Deutschland. Und dann kam dieser Film und ich glaube, ich habe zum ersten Mal von dem Film gehört oder beziehungsweise gelesen in der Splatting Image, Der Rotterdam Festival Bericht war das, glaube ich, der halt geschwärmt hat von einem unglaublich extremen Film, der halt das Yakuza-Gangster-Cop-Genre neu erfindet. Hab ihn mir dann besorgt. Ich kann mich leider nicht erinnern, in welcher Form, und war wirklich wie weggeblasen. Also das war einfach ein so aufregender Film für mich zu der Zeit, obwohl man schon damals so gewisse Schwächen schon durchaus wahrgenommen hat, über die wir im Laufe des Podcasts, denke ich, sprechen werden. Und ja, was es bei mir ausgelöst hat, war dann wirklich so ein Grundinteresse für den japanischen Film. Also ich wollte wissen, wer hat diesen Film gemacht? Gibt's da noch mehr, ja, wo das herkommt? Von wem wurde dieser Regisseur Takashi Miike, der zu dem Zeitpunkt noch kein großer Name war, von wem wurde er beeinflusst, und wer hat wiederum den beeinflusst? Und ja, es war halt so eine kleine Lawine, die über mich gerollt ist und die einfach halt eine Grundliebe zum japanischen Film eben geweckt hat und auch ein Grundinteresse. Wo ich gerade dabei bin bei dem Regisseur, vielleicht können wir kurz über die Rolle von Takashi Miike sprechen, die er, sag ich mal, vor Dead or Alive eingenommen hat und die er danach eingenommen hat, weil Miike war eben dann auch ein unglaublich produktiver Regisseur. Gefühlt kamen da 4-5 Filme im Jahr raus, die man mehr oder weniger fast schon wie so eine Serienstaffel schauen konnte, so schnell wie sie eben hinterhergeschickt wurden. Und ja, vielleicht kannst du dazu was sagen, also gerade was Miike betrifft. Ja, also meines Wissens nach ist Miike irgendwie zufällig in dieser ganzen Filmwelt gelandet. Er war an einer Schule, die vom berühmten Regisseur Shohei Imamura gegründet wurde. Allerdings muss man sozusagen, das war keine Schule jetzt, wie wir sie vielleicht in Europa verstehen, also eine Filmschule, wo du irgendwie künstlerisch geprägt wirst, ja, und dich ernsthaft mit der Kunstform auseinandersetzt, sondern das war wirklich eine Schule, die auf das Handwerk konzentriert war, ja, also wie lerne ich effektiv arbeiten, ja, wie, was brauche ich da, welches Licht und wie trommelt man die ganzen Leute zusammen, und das spricht da natürlich dann auch Bände, wenn man sich, wie du es gerade erwähnt hast, den Arbeitsrhythmus von Miike ansieht, der bis heute, also eine Handvoll Filme pro Jahr raushaut, ja, das ist, glaube ich, schafft sonst auf der Welt kaum ein anderer Regisseur. Aber Miike ist dann in dieser Schule und lernt das Handwerk, und danach wird er aber tatsächlich der Assistentregisseur von Shohei Imamura, der ihn dann wahrscheinlich auch in seinem Stil geprägt hat. Vielleicht hast du später danach noch was dazu zu sagen. Auf jeden Fall hat er einen sehr pragmatischen Zugang gehabt zu diesem Filmemachen. Was dann in den 90er Jahren passiert, wir haben es schon einmal kurz angesprochen in unserem Gonin-Podcast, die VHS-Kassette kommt auf den Markt und du brauchst auf einmal wie am Fließband Produktionen, um die ganzen Videotheken zu füllen. Und das war dann auch der Start für Miike im Jahr 1991 als Filmregisseur. Und er hat dann über mehrere Jahre hinweg eben diese sogenannten V-Cinema-Produktionen gemacht. Das sind Direct-to-Video-Filme für die Videotheken. Und begonnen haben seine Filme eher so in diesem Softporno Milieu und sind dann aber relativ rasch auf das Yakuza-Genre gekommen. Und schon im Vorfeld zu Dead or Alive, der wie gesagt 99 rausgekommen ist, hat Miike in Mitte der 90er Jahre schon ziemlich gute Yakuza-Filme abgeliefert, unter anderem eine Trilogie, die Shinjuku Triad Society über die chinesische Mafia in Tokio. Und Elemente aus diesen Filmen finden sich ganz klar auch in Dead or Alive. Und man kann irgendwie Dead or Alive, der sicherlich nicht auch sein Meisterwerk ist, aber man kann zumindest in der filmischen Form Dead or Alive irgendwie als eine reife Frucht betrachten. Ja. Vor allem, wenn man sich die Opening-Montage ansieht, die ich kurz angeschnitten habe, über die wir gleich auch mehr reden. Ja, also Dead or Alive ist auch für in der Karriere von Miike, glaube ich, so ein wichtiger Meilenstein, kann man sagen. Aber er stand im Westen schon lange Zeit, sage ich mal, für ein durchaus extremeres Kino, das besonders mit Sexualität und Gewalt sehr, sehr ausladend umgeht. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass er eben auch in sehr vielen Genres gearbeitet hat und auch als jemand, der sich selbst als Auftragsregisseur und Handwerker begreift, auch arbeiten musste. Also da sind durchaus eben auch Kinderfilme dabei, Komödien, Musicals, Pornos interessanterweise gar nicht. Ja, da hat er sich zumindest nicht unter dem Namen Takashi Miike. Genau, nicht unter seinem offiziellen Namen. Und man darf eben nicht außer Acht lassen, dass bevor er Dead or Alive gedreht hat, da gab es schon eine Filmografie bestehend aus 30 Filmen etwa. Ja. 30 Filme. Ich will nicht wissen, wie viele es mittlerweile sind. Also ich schätze mal, es werden durchaus mehr als 60 sein. Aber 30 Filme, das ist ein Filmschaffensvolumen, das selbst deutsche Regisseure, die sehr produktiv sind, eigentlich nicht hinbekommen. Außer vielleicht so Fernsehroutiniers, die jährlich ihre 4 Fernsehfilme abliefern. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal an, so ein bisschen genauer über den Film zu sprechen. Gerade auch, weil wir ihn wahrscheinlich nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wiedergesehen haben. Also ich zumindest. Und der Film hat eine Struktur, die man eigentlich so ein bisschen, ja, bei Numbers durchgehen kann. Ich würde vorschlagen, wir gehen den Film einfach mal durch, weil er sich so ausnahmsweise so gut eignet dafür und auch nicht Gefahr läuft, dadurch irgendwie zerstört zu werden. Und würde vorschlagen, wir sprechen mal über den Anfang, bevor eigentlich der Anfang kommt. Der Film eröffnet nämlich mit einer sehr einfachen Einstellung von zwei Männern am Pier in hockender Haltung, so typisch japanisch. Die beiden Männer sind Sho Aikawa und Riki Takeuchi, die beiden Hauptdarsteller. Ja, die so ein bisschen rumlungern wie Freunde, ungeachtet dessen, dass sie bitterste Feinde im Film selbst sind. Und sie wenden sich der Kamera zu und zählen den Film an, wie ein Mixtape, ja, also oder ein Rocksong. Also 4, 3, 2, 1 und los geht dieser Film zu unglaublich harten Gitarrenriffs. Und was daraufhin folgt, war zu dem Zeitpunkt, also 99, so eigentlich noch nicht gesehen, finde ich, nämlich eine unglaublich wilde Montage, 5 bis 6 Minuten lang, die sämtliche wichtigen Figuren des Films vereint, aneinander schneidet, montiert, mit unglaublicher Gewalt konfrontiert, mit Sexualität und es schafft eben, ja, dich in einen Sog, in einen Strudel zu reißen, aus dem du eigentlich kaum noch rauskommen kannst. Max, wie hast du diese Montage empfunden? Ja, ich habe es vorher gesagt, sie ist so hyperrealistisch, aber auf der anderen Seite ist sie auch sehr realistisch, weil sie so vollgespickt ist mit kleinen Momenten, die einen Impact haben auf einen, dass man sofort alles versteht, was in dieser Welt vor sich geht. Wir haben es ja lustigerweise auch in letzte Woche kurz besprochen bei Tokyo Tribe, dieses sicherlich nicht das schwierigste Mittel, aber eines der effektivsten Mittel, einen Einstieg in einen Film, der eine Welt suggerieren will, anzuwenden, ist so ein direkter Einstieg. Ja. Und diese Montage schafft einen komplett zu überrumpeln. Sie schafft einem ein Verständnis für die Atmosphäre, für das, was dort vorgeht. Ist einfach, sie putzt einen richtig auf, ja, durch diese Musik und so weiter. Also man muss einfach weiterschauen, ja. Ich finde, das ist schon irgendwo Filmgeschichte. Mir fällt nichts Vergleichbares ein. Es ist halt interessant, weil obwohl diese Anfangsmontage, ich glaube, 5, 6 parallel Handlungsstränge erzählt und sie ineinander montiert, gibt es trotzdem Bilder, die hängen bleiben, ja, die man auch ausmachen kann in diesem unglaublichen Schnittgewühl. Zum Beispiel dieser Yakuza-Boss, der halt eine meterlange Line zieht, die für ihn in irgendeinem Hangar oder einer Garagenhalle aufgebaut wurde. Oder das fickende schwule Paar auf der Toilette, wo dann eben einer erstochen wird und eine riesige Blutfontäne über die Kacheln spritzt. Und das, oder wie du eben gesagt hast, die Frau, die von dem Dach fällt, das brennt sich alles ein. Das brennt sich ein, wobei das ja noch die Einstellungen sind, die am meisten rausstechen. Mir hat sich, das hat mich jetzt nach diesen all den Jahren beim Wiederansehen, war mir das sofort wieder präsent, dass eine vielleicht 2 Sekunden sieht man das, wie zwei Streifenpolizisten, zwei Frauen, junge Frauen, die wahrscheinlich Prostituierte sind, an den Haaren ziehen und die eine gegen die Wand, mit dem Gesicht gegen die Wand gestoßen wird und dann das in der nächsten, im nächsten Cut hast du so ein blutverschmiertes Gesicht, ja. Und das ist ganz kurz und das hat so eine Intensität. Das ist wirklich unglaublich, ja. Na, es zeigt ja eben die Welt. Ja, es zeigt ja die Welt. Und ich habe auch gelesen, dass all diese Szenen, die da vorkommen in dieser Montage, normal gedreht wurden, als normale Szenen, ja, die vorgesehen waren für die normale Handlung des Films, ja. Und es sind halt, es ist mehr oder weniger B-Roll-Zeug, das da zusammengeschnitten wurde zu einer Montage. Und ich glaube, durch diese, dadurch, dass das nicht gedacht war als Montage, was du da siehst, ja, sondern als normale Szene, trägt das auf jeden Fall was dazu bei, dass diese Montage so toll funktioniert. Ja, brillanter Anfang. Was dann aber passiert, ist, unglaublich interessant, weil ich es so auch noch nicht kenne. Der Anfang eines Films ist ja immer auch so ein bisschen das Versprechen, was kommt, ja. Also man würde erwarten nach dieser Montage, okay, jetzt beginnt ein Film, der einfach nur durchgehend krass ist und unglaublich schnell und kinetisch erzählt. So ein bisschen so ein Wong Kar-Wai-Film, nur auf Japanisch. Was dann aber geschieht, ist, dass der Film, ich glaube, gefühlt 20 Gänge zurückschaltet und es folgt ein sehr, sehr langer Mittelteil, der eigentlich ein ja durchaus klassisches Yakuza-Gangster gegen Cop, die sich recht ähnlich sind, Drama erzählt. Und ja, ich selbst heute fällt es mir unglaublich schwer, darüber zu sprechen, wie ein Filmemacher so eine Entscheidung treffen kann. Damals habe ich es einfach auch als aufregendes Kino wahrgenommen. Muss aber zugeben, dass jetzt, wo ich den Mittelteil gesehen habe, ich diverse Probleme damit habe. Also man muss sich das vorstellen, der Mittelteil erzählt halt die Geschichte dieser beiden Protagonisten. Der Cop, gespielt von Sho Aikawa auf der anderen Seite, ein chinesischer Krimineller mit japanischer Identität, gespielt von Riki Takeuchi, die sich im Laufe dieses Films in einem ja merkwürdigen Yakuza-Plot immer näher kommen und am Ende in einer explosiven Begegnung aufeinandertreffen. Was aber sehr interessant ist daran, ist, dass dieser Mittelteil trotz seiner Ruhigkeit immer wieder diverse Gewaltspitzen hat, die auch schon damals besonders ins Auge gestochen sind. Es ist ein bisschen so jetzt für empfindsame Gemüter ein bisschen schwierig vielleicht, aber ich denke da an so Sachen wie Tiersex zum Beispiel, der dann beiläufig im Hintergrund einer Szenerie geschieht, oder diese Frau, die in ihren eigenen Exkrementen ertränkt wird, oder das russische Roulette mit dem Adrenalin-Junkie. Das sind alles so Momente, die so ein bisschen ja für sich stehen, und vielleicht können wir kurz darüber diskutieren, ob sie reiner Selbstzweck sind, sage ich mal, um ein Publikum wachzuhalten in diesem Mittelteil, der teilweise auch droht einzuschlafen, oder einer höheren Idee folgen. Also ich bin mittlerweile überzeugt, dass all diese Szenen, die du genannt hast, vielleicht außer dem Tiersex, also Tiersex ist überhaupt, glaube ich, das falsche Wort. Es geht um einen Pornodreh mit einem Hund und einer Frau. Also ja, wie sagen wir, Interspezies-Sex, ja, keine Ahnung. Ich möchte vielleicht zunächst eingehen auf eine Szene, die hast du jetzt zwar nicht genannt, aber die auch sehr seltsam ist und am Anfang des Films vorkommt, nämlich obwohl wir in der Eröffnungsmontage bereits diesen sino-japanischen Gangster, gespielt von Riki Takeuchi, sehen, wird er uns erst nicht vorgestellt, aber praktisch sein erster Auftritt auf die Bühne ist sehr kurios. Wir sehen nämlich einen, ja, wie soll man das nennen, einen, ich glaube, es ist ein schwulen Kabarettclub, ja, mit so einer Bühnenshow. Und dort auf der Bühne aufgebaut ist eine runde Holzscheibe, die bunt angemalt ist. Und auf diese Scheibe geschnürt ist irgendein Typ in einem Ledertanga, ja. Und in der nächsten Einstellung sehen wir neben dieser Holzscheibe einen halbnackten Mann, der auf einem Fahrrad sitzt, und dieses Fahrrad ist verbunden mit dieser Holzscheibe. Und er beginnt zu treten, und diese Holzscheibe mit dem Typen drauf beginnt sich wahnsinnig schnell zu drehen. Dann sehen wir in der nächsten Einstellung einen Clown, der Messer in der Hand hält und diese Messer jetzt wie in so einer Zirkusshow auf diese Holzscheibe werfen wird. Und das macht er, die Scheibe dreht sich total unrealistisch schnell, und in dem Moment, als diese Scheibe dann wieder zur Ruhe kommt, sehen wir, dass dieser Typ, der davor dran geschnallt war, Riki Takeuchi ist, also der im Film Ryuichi heißt, dieser Gangster eben. Und das ergibt auch mal überhaupt keinen Sinn, ja. Und das fällt auch in diese Kategorie Szene, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Aber im Gesamtkontext des Films macht es schon Sinn, weil dieser Ryuichi-Gangster, dieser halb Chinese, halb Japaner-Gangster, der da auftaucht, der muss einfach so aus dem Nichts wie eine Urgewalt erscheinen. Ja, er wird praktisch wie durch Zauberei herbeigezaubert und durch sein Erscheinen gerät diese ganze Welt, dieses Tokio mit den Gangstern und mit der Polizei in ein Wanken, ja. Und nachher komme ich noch auf jeden Fall noch darauf zurück, was ein elementares Thema ist dieses Films, das ist nämlich Balance. Und auch diese Szene, die du beschrieben hast mit zum Beispiel mit der Frau, die in den Exkrementen ertränkt wird. Man muss so sagen, die wird vorher vergewaltigt und was weiß Gott noch was von einem Yakuza. Und der, während sie da herumschwimmt in ihren Exkrementen, hält er einen Monolog. Und da geht es darum, dass er scheinbar einen sehr kleinen Penis hat und dass er sich nicht anders zu helfen weiß, als Frauen auf übelste Art und Weise umzubringen, weil er eben als Mann sonst nichts leisten kann, weil er einen kleinen Penis hat. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, sehr viel auf diese Side-Characters, die nicht sehr viel Screentime bekommen, eingehen. Und das ist etwas, was in den Mieke-Filmen immer wieder, vor allem in den frühen vorkommt, dass er irgendwie etwas Extremes verwendet, um diesen Side-Characters irgendwie mehr Präsenz zu geben. Na, es hat ein bisschen so den Eindruck, dass letztlich der Film auch in einer Art Japan spielt, das überhaupt keinen moralischen Kompass mehr hat. Was besonders auf die japanische Bevölkerung, die japanischen Figuren in den Film bezogen ist. Also gerade was diesen Gangsterboss und die Exkrementszene betrifft oder den Zophilie-Regisseur, der da im Hintergrund immer wieder als Informant agiert. Der einzige interessanterweise, der wirklich ein moralisches Wertesystem auch hat und das aufrechterhält, ist eigentlich der kriminelle Riki Takeuchi. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber er vertritt halt schon gewisse Werte. Also er holt zum Beispiel sehr viele seiner chinesischen Freunde, holt er rüber nach Japan, um mit ihnen dort eben eine Art kriminelle Gang zu unterhalten und hält eben auch so Werte wie Loyalität hoch. Er unterstützt zum Beispiel auch seinen Bruder mit zwar Drogengeld, das es aber dem kleinen Bruder ermöglicht hat, im Ausland zu studieren. Also zu Beginn des Films ist das eine durchaus integre Figur, die, glaube ich, auch von Miike jetzt nicht besonders viel Antipathie gegenübergebracht wird. Ganz im Gegenteil. Ja. Dieses Gefüge, umso länger er sich aber in Japan aufhält, umso mehr scheint dieses Gefüge zu bröckeln. Konträr eben zu dem Polizisten, der zu Beginn des Films überhaupt keine richtige Familie hat, also seine Tochter muss operiert werden, mit der Frau scheint irgendwie schon länger nichts mehr zu laufen, der aber im Laufe des Films immer mehr und mehr Zugang zu seiner Familie findet und auch der Auflösung dieses Falls, also es gibt sozusagen eine fast schon gegensätzliche Entwicklung, die da stattfindet von zwei Figuren, die sich eigentlich nicht unähnlich sind. Genau, und das ist eben das ist das, was die Balance zum zentralen Thema des Films macht. Weil, wie du gesagt hast, die Charakterentwicklung zwischen Ryuichi, dem Gangster, und Jojima, dem Polizisten, verläuft komplett konträr. Und irgendwo treffen sie sich dann an einem Punkt in der Mitte. Ja? Und das ist, glaube ich, und das ist diese Abschlussszene, die jedem in Erinnerung bleibt, der diesen Film gesehen hat, weil die so aus der Reihe tanzt. Ja, das ist eine hyperrealistische Anime-eske Szene, die letztendlich das für Japan das Ende bedeutet, ja, wortwörtlich. Ja. Mhm. Und das ist eben der Punkt, auf den ich zurück wollte mit dieser Balance. Der Polizeichef spricht von der Yakuza von einem notwendigen Übel, also dass das Böse nicht zwangsläufig etwas Schlechtes ist, ja, solange man aber diese Balance eben bewahrt. Und wenn man sich jetzt anschaut, den zeitlichen Hintergrund in diesen 90er Jahren in Japan, da muss man wissen, dass in den 90er Jahren plötzlich eine riesige Immigrationswelle stattgefunden hat in Japan. Ja. Also allein vom Jahr 1990 bis 1993 ist die Ausländerzahl in Japan von 100.000 auf 300.000 Leute gestiegen. Ja. Und das ist etwas, was permanent präsent ist in dem Film, ja, weil überall sind Chinesen, ja. Es ist sehr, dieser Stadtteil, in dem das auch spielt, ja, Shinjuku, das ist bis heute der Stadtteil, oder es ist ein Bezirk eigentlich, in dem die meisten Ausländer leben, in ganz Japan, mit Abstand, ja. Und diese 90er Jahre haben auch im japanischen Kino sehr viele Filme hervorgebracht, die sich mit dieser Thematik der Immigration aus Südostasien vor allem beschäftigen. Und das heißt jetzt natürlich für Japan, dass die Zukunft etwas Ungewisses, ja, es sind ähnliche Sorgen oder Gedanken, die sich Leute hier machen. Was passiert mit einem Land, wenn halt die Immigration kommt, ja? Und letzten Endes ist das etwas, was ein bestehendes Gleichgewicht ins Schwanken bringt. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint, ja. Und ich glaube, das ist wirklich das, worum es hier geht. Ja, und ich finde es sehr schön, wie es auch angesprochen wird, weil sie eben, weil gerade der Polizist im Laufe seiner Ermittlungen immer wieder an chinesische Arbeiter stößt, die fast schon so ein bisschen im Untergrund existieren, obwohl sie Teil und produzierender Teil dieser Gesellschaft sind. Es gibt diese sehr schöne Szene, wo er an einen Koch verwiesen wird und ihn nach seinem Namen fragt und dieser Koch antwortet, von einem chinesischen Restaurant wohlgemerkt, antwortet ihm, ja, hier heißen alle so. Ja, das genau, ist typisch halt Schwarzarbeiter, ja, die alle heißen Ali. In Deutschland gibt es ein bekanntes, genau, Buch, ja, von Günter Wallraff, das so heißt. Und zu sehen, dass sich dieses Problem gerade in so einer homogenen ethnischen Gesellschaft, wie Japan nun mal ist, eben dann in explosiven Bildern entlädt, ist sehr, sehr interessant zu sehen. Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass Mieke, der auch selbst, glaube ich, chinesische oder koreanische Vorfahren hat, dieser Gruppe sehr, sehr viele Sympathien gegenüberbringt, hat mich sehr gefreut. Und auch in den Bildern selbst, es gibt eine unglaublich zärtliche Szene, die wirklich wunderschön gedreht ist, nachdem der Bruder von dem Gangster zurückgekehrt ist von seinem Auslandsstudium, besuchen sie die Mutter am Grab. Und dieser junge Mann, ihr Sohn, liest ihr einen kleinen Brief vor auf Chinesisch, in sehr gebrochenem Chinesisch, das hört man raus, aber dieses Grab, das steht zugleich eben nicht auf einem schönen Friedhof, sondern in einer Art Industriesumpf irgendwo am Rand der Stadt, der in sehr triste graue Farben getränkt ist, und du kriegst irgendwie so ein bisschen so eine Ahnung davon, okay, wir reden hier halt wirklich von Outsidern, ja, also von Menschen, die obwohl sie den Willen haben, unglaubliche Probleme haben, eben in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden als vollwertige Mitglieder. Und dieser soziale Kommentar, den ich Mieke auch abnehme, weil er wirklich sich programmatisch durch den ganzen Film zieht, es ist nicht beliebig, ja, eingesetzt, hat mich sehr gefreut. Ich muss zu diesen Chinesen noch etwas sagen. Das sind nämlich keine, zumindest diese Gangster sind keine herkömmlichen Chinesen, ja. Das sind sogenannte Sanryu-Leute. Das sind die Nachfahren von japanischen Siedlern in der sogenannten Mandschurei. Die Mandschurei ist ein Gebiet zwischen China und Russland. Das war mehr oder weniger der Auslöser auch für den Russland-Japan-Krieg im Jahr 1904. Ja, das ist eine Gegend, eine ziemlich große Gegend, die von Japan kolonialisiert wurde. Und wie gesagt, ständig für Auseinandersetzungen gesorgt hat. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 war das ganze Thema erledigt. Die Mandschurei ging zurück an China, und die bis dato dort aufgebaute Infrastruktur, die komplett japanisch war, ja, dort wurde das war mehr oder weniger ein Marionettenstaat von Japan, ja, dort wurde zwar ein Kaiser hingesetzt, das ist dieser Kaiser, weiß nicht, wie heißt der, über den Bertolucci diesen Film gemacht hat, The Last Emperor, yeah. Der war dort mit einer japanischen Frau, und wie gesagt, war ein Marionettenstaat. Es ging um Rohstoffe, die Japaner über Korea dann nach Japan geschifft haben. Und dieser Marionettenstaat bricht dann zusammen, und die komplette Militärregierung, ganze Infrastruktur flieht zurück nach Japan und hinterlässt diese Japaner, die sich dort angesiedelt haben, das sind hauptsächlich Bauern, ihrem Schicksal. Ja, die sind verraten worden von ihrem eigenen Land. Und diese Gangster, die wir hier sehen in Dead or Alive, sind die Nachfahren davon. Ja? Hm. Und die Mutter, zu der er spricht, das ist eine sogenannte Sanrio Fujin. Das ist eine verlassene Frau aus der Mandschurei. Ja. Mhm. Und das ist auch etwas, was im ersten richtigen Zusammentreffen zwischen Ryuji, dem Gangster, und Jojima, dem Cop, zur Sprache kommt, symbolisch, nämlich in einem Verhörraum in der Polizeistation, wo der Gangster zum Cop sagt, im Grunde, dieses Land hat mir... Genau, im Gegensatz zu dir hat dieses Land nie etwas für mich und meine Familie oder so getan. Ja. Das ist auch ein ganz elementarer Punkt. Und du hast gesagt, das sind alles Outsider. Das Thema, wie so viele Themen in Japan, war lange tabuisiert. Und als es dann mehr an den öffentlichen Dialog kam, wurden diese Leute natürlich auch diskriminiert. Ja, Ja, es ist interessant, weil in dieser spannenden, wirklich auch gut geschriebenen Verhörszene ausgerechnet dieser Satz eigentlich der Höhepunkt der Szene ist. Ja, und das Ganze halt fast schon auf so eine gesellschaftlich-politische Ebene hebt und auch das persönliche, oder sage ich mal, den Genre-Stoff verlässt für einen Moment, ist eigentlich sehr, sehr gewagt und auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind halt Dinge natürlich, die man damals nicht wahrgenommen hat. Ja, also ich zumindest nicht. Ich habe den nicht, Film bis vor kurzem gar nicht verstanden gehabt, bin ich gekommen. Ich was, Action, was soll das? Ich habe die Action gemacht, ja, und irgendwie das, die Atmosphäre, aber sonst. Aber es ist, wie gesagt, es ist konsequent und es ist da und man kann sich natürlich damit auseinandersetzen. Interessante kleine Side-Info, dass ich habe nachgelesen, weil es mich interessiert hat, weil der Film, dieser Mittelteil des Films auch sehr, sehr schön gedreht ist und sich da auch gerade der Einfluss von Imamura auf Miike so ein bisschen Platz macht, wie er eben Personen im Raum anordnet etc., ist eine sehr, sehr schöne Kameraarbeit, die es trotzdem schafft, ja, in diesen hässlichen Settings eigentlich eine gewisse Schönheit zu finden und auch bildliche Balance. Und dann habe ich gelesen, dass zum Beispiel der Kameramann war von Kitano, Hideo Yamamoto, der auch Hanabi gedreht hat. Und da wirklich so sein Können zeigt, also gerade was die Komposition mit Bild, Vordergrund und Hintergrund betrifft, was heute eigentlich schon ein bisschen so, fast schon so Arthouse-Kino eigentlich wäre. Also ich würde es nicht unbedingt in einem Genre-Stoff vermuten. Was aber dazu führt, dass das Ende, und darüber können wir gleich diskutieren, weil es, glaube ich, damals wie auch heute noch für genug Diskussionsstoff sorgt, umso radikaler erscheinen lässt, weil wir nach eben einer Strecke, sage ich mal, von einer Stunde etwa, plötzlich in ein Ende geschmissen werden, das aus einer komplett anderen Ecke stammt. Du bist nämlich in einer Art Manga-Anime-Action-Fantasiewelt, in der es drunter und drüber geht, in der ein Showdown stattfindet, der ja wirklich aus, fast schon noch, sag ich mal, aus einem Science-Fiction-Fantasy-Manga stammen könnte und eigentlich auch so gar nichts zu tun hat mit dem, was da vorher erzählt wurde. Und ich kann mich schon damals, erinnere ich mich, habe ich das auf der einen Seite als super empfunden, weil das Ende einfach, sag ich mal, ganz platt rockt, ja. Es ist reinstes Rock'n'Roll-Kino, das da stattfindet. Aber auf der anderen Seite sich auch so ein bisschen selbst sabotiert, ja, weil er die Versprechen, die dieser Mittelteil, dieser sehr lange Mittelteil des Films, die er Zuschauer gegeben hat, radikal unterläuft. Und wie bist denn du heute mit diesem Ende klargekommen? Weil ich muss sagen, meine Gefühle haben sich nicht groß verändert. Ich bin immer noch extrem im Zwiespalt. Was das betrifft, wird mich eben interessieren, wie du das siehst. Ich muss ehrlich sagen, ich mochte das Ende früher nicht so. Mhm. Es hat natürlich einen ja, wie du gesagt hast, so einen Rock'n'Roll-Faktor, der sicherlich in der Pubertät und so einen Nerv trifft. Aber irgendwo hat mich das damals schon gestört. Allerdings jetzt, wo ich mich wirklich intensiver mit dem Film auseinandergesetzt habe und jetzt und auch das, was ich vorher kurz angesprochen habe, dass diese zwei Protagonisten sich in der Mitte treffen, wenn ich das mit einbeziehe, dann muss ich sagen, habe ich jetzt wirklich Frieden geschlossen mit der Szene. Ja. Mhm. Sie ist sicherlich von den Effekten her nicht toll gealtert oder wahrscheinlich war sie damals schon nicht toll. Ja. Nee. Aber ich kann irgendwie, wenn ich jetzt so das Ganze, das Big Picture mir ansehe, kann ich damit leben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber wie, also es stört mich weniger als es stört mich weniger als das, was wir letztes Mal zum Beispiel auch über Shion Sono gesagt haben, dass er auch sehr gute erste Hälften produziert und dann haut er sich seine eigenen Filme mutwillig zusammen. Ja? Der Unterschied zu Sono ist hier, dass Mieke das zumindest nur auf diese eine Szene am Ende reduziert, ja? Während bei Sono dann gern mal die letzte komplette Stunde nur so verläuft. Ja? Ja, aber ja. Wenn du sagst, das ist wirklich eine Impact-Szene, die einen Punkt machen möchte, ja, etwas ja. ganz klarstellen möchte, dann kann ich mehr damit leben. Ja. Glaubst du, man kann es wirklich auch als metaphorisches Ende begreifen? Ich kann mich erinnern, sehr viele Artikel damals auch im Internet haben davon gehandelt, von dieser, wie ich finde, auch zu plumpen Idee, dass diese beiden Männer sich halt bis in alle Ewigkeit bekämpfen, weil sie eben ebenbürtig sind. Für mich aber, ich meine, ich könnte es mir dadurch erklären, dass ich mir sage, okay, wenn es darauf hinausläuft, dass diese beiden Bevölkerungsschichten, ja, für die beiden stehen, sich bekämpfen. Ein Land bedroht es eben unterzugehen, weil es nie einen Frieden finden wird. Dann funktioniert dieses Ende für mich. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass es stilistisch extrem rausfällt. Also ich hätte es besser gefunden, wenn der Film in dem Stil geblieben wäre, weil dieses Ende hätte man auch so erzählen können, ja. Und nicht so, sag ich mal, auf einer visuellen oder stilistischen Ebene dahingehend bricht, dass er ja so ein bisschen auseinanderfällt in dem Moment. Darüber müssen wir nicht streiten. Also stilistisch ist das nicht die optimale Lösung. Ja. Ich wollte jetzt nur darauf eingehen, dass ich mich damit abfinden kann. Ja. Ich möchte auch nicht verneinen, dass das dem Film einen ziemlichen Schlag am Ende im Gesamteindruck versetzt. Ja. Aber ja, ich meine, man kann es nicht ändern. Er hat es eingebaut. Ja. Und wie gesagt, ich kann damit leben. Aber auch was du gesagt hast, ob das jetzt andeuten soll, dass diese Männer sich bis in alle Ewigkeit bekriegen. Bis in alle Ewigkeit vielleicht nicht, aber zumindest 3 Filme lang, weil es gibt auch noch Dead or Alive 2 oder 3, die inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja. Aber immer die 2 Characters gegeneinander antreten lässt. Ja. Im dritten Teil sogar Science Fiction ist. Der dritte Teil ist dann wirklich, der zweite ist übrigens fantastisch, habe ich mir angeschaut. Ist super, ja. Ja. Der ist super. Der dritte Teil ist wirklich eine Katastrophe, ja. Aber der greift zum Beispiel auch dieses Thema von Immigration auf, weil der spielt in einer Welt, in der es gar keine Landesgrenzen mehr gibt. Ja. Ich denke mir öfter so bei japanischen Filmen, ob man nicht zu sehr, sage ich mal, von einem christlichen dramaturgischen Konzept da beeinflusst ist, das eben besagt, dass am Ende eben entweder ein Happy End stattfinden muss oder eben die Tragödie, der Untergang des Helden und das Ganze in so einer bisschen so christlichen Erlösungsbotschaft immer endet. Es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel Hollywood-Filme in der Regel halt auf ein Happy End bestehen. Und ob man sich eben in einer japanischen Kultur, die eben unter solchen anderen anderen philosophischen und auch gesellschaftlichen Mentalitätsvoraussetzungen komplett andere Enden eben bei rumkommen, ja. Mich hätte zum Beispiel immer interessiert, wie in Japan dieser Film empfunden wurde und sein Ende. Also ob man das überhaupt als etwas Besonderes wahrgenommen hat oder ob das dann doch eher der westliche Festivalzirkus war, der bis dahin so etwas noch nicht gesehen hatte. Also Mieke war, also der Fame, den Mieke heute hat, der kam auf jeden Fall über den Besten, ja. Aber das ist ja nicht nur in Japan so, nicht? Das ist ja oft so, dass man, um zu Hause respektiert zu werden, das Land erstmal verlassen muss, nicht? Und sich woanders einen Namen machen muss. Ja. Aber klar, ich glaube nicht, dass die Sache ist halt, diese Direct-to-Video-Filme, die sind ja zum Großteil jetzt nicht intellektuelles Kino oder überhaupt Kino, das ernst zu nehmen ist. Und ich glaube auch nicht, dass Mieke sich in dieser Zeit irgendwie schon als großen, wie soll man sagen, Message-Überbringer gesehen hat. Ich habe mal im Interview gelesen mit ihm, da sagt er das sehr gut, er möchte nicht so wie seiner Meinung nach westliche Filmemacher etwas aussagen, einen Film machen, um etwas auszusagen, sondern er sucht nach Dingen, die man aussagen könnte. Ja. Was auch immer das jetzt im Detail heißt, aber verstehst du, der Zugang ist ein anderer. In ihm lodert nicht eine Sache, die raus muss über einen Film, sondern er sucht irgendwie nach Dingen, wo man sich denkt, ja, das haue ich mal in einen Film hinein, vielleicht funktioniert das. Ja. Ich meine, der Vorteil natürlich an so einer unglaublichen Produktionsweise ist, dass du automatisch den Zeitgeist atmest. Du kannst, ich glaube, wenn du 3-4 Filme im Jahr machst, ja, die teilweise eben auch auf Zeitgeschehen beruhen, kannst du eigentlich gar nicht anders, als es in deinen Filmen in irgendeiner Form unterzubringen. Ich glaube, daran kommst du einfach nicht vorbei, selbst wenn du es nicht möchtest, weil du gar keine Zeit hast. Du kannst deinen Film nicht bereinigen davon. Ja, du kannst ihn nicht auf irgendeine andere Schiene oder Bahn lenken. Wie gesagt, ich denke, es ist ein unausweichlicher Begleitprozess durch diese schnelle Produktionsart. Bevor wir so ein bisschen zu der finalen Frage kommen, ja, die wir auch ganz kurz abhandeln können, ob man diesen Film heute noch empfehlen kann, möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte damals so einen kleinen Freundeskreis, der hat sich leider aufgelöst durch diverse Krankheiten, der aus sehr vielen Sprühern bestand und Hip-Hop-Fans, die recht hartgesotten waren, was Filme betrifft. Also die kannten durchaus eben so Sachen wie Tetsuo oder so längere VHS-Montagereien wie Art of Horror, die einfach Splatter und Gore aus 30 Jahren Filmgeschichte aneinander geschnitten haben. Und ich habe damals diesen Film angeschleppt, Dead or Alive, und wir haben den gemeinsam geschaut und ich war danach als der Perverse so ein bisschen abgestempelt, als derjenige, der den Film halt, wer sonst schleppt so einen Film an als jemand, der pervers ist? Ich weiß nicht, ob es heute noch funktioniert, ja, weil wir einfach ganz andere Extrembilder durch das Internet gewöhnt sind. Und ich glaube, dieser Shock-Value ist auch nicht mehr ganz so radikal wie 99 beziehungsweise 2000, als er dann hier vertrieben wurde. Aber es ist trotzdem ein Film, den ich zumindest empfehlen kann, weil er nach wie vor eine sehr, sehr gute Energie hat, weil er nach wie vor auch mit sehr starken und radikalen Konzepten arbeitet, die, denke ich mal, auch Spuren hinterlassen haben, gerade im japanischen Kino. Und weil er in diesem merkwürdigen Ungleichgewicht aus ja, diesem wahnsinnigen Anfang, dem ruhigen Mittelteil und diesem Manga-esken Schluss so ein bisschen auch wie so eine Reise durch das japanische Kino bis dato ganz gut funktioniert. Also fast schon wie so ein Pastiche-Film, der sehr viele unterschiedliche Stile und Haltungen des japanischen Films in sich zu vereinen mag. Und man kann jeder dieser einzelnen Linien folgen und wird auf sehr spannende Filmemacher stoßen. Sehr viele unterschiedliche Schulen, wie Filme gemacht werden können und wofür das japanische Kino auch steht. Und also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Schaut ihn euch an. Ich empfehle ihn auch auf jeden Fall. Also und ich glaube auch, obwohl wir heutzutage sicherlich mehr abgehärtet sind, durch das Internet vor allem, ist doch immer etwas sehr fast so ein Katalysator für Eindrücke in Filmen vorhanden, weil irgendwie, wenn du etwas im Film zeigst, ja, und vor allem wenn das irgendwie auf 35 mm gedreht ist, es hat irgendwie was zumindest bei mir etwas, was den Impact betrifft, was jetzt so ein schnelles Video im Internet oder so nicht hat. Und das nach all den Jahren ist auf jeden Fall bei Dead or Alive, was für mich zumindest nach wie vor vorhanden. Und auch jetzt angesichts der Tatsache, dass Mieke den meisten Leuten vielleicht schon ein Begriff ist, die sich irgendwie für Filme abseits des Mainstreams interessieren, ist Mieke durch, wie wir vorher kurz angesprochen haben, so viele Genres gelaufen, dass er letztendlich in den letzten Jahren eigentlich fast nur mehr Mainstream-Schrott, Auftragsarbeiten macht. Mhm. Und gerade diese Zeit, diese 90er Jahre, wo man wirklich jeden Monat neu geflasht wurde durch Dinge, die man noch nie gesehen hat oder noch nie auf diese Art gesehen hat. Das ist schon eine aufregende Zeit, die man auf jeden Fall erkunden sollte, wenn man es noch nicht gemacht hat. Also ich beneide jeden, der sich das ganze Zeug jetzt zum ersten Mal reinziehen kann. Ja, man kann es sich ja zum Glück reinziehen. Und deswegen würde ich sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, werdet schnell 18, damit ihr den Film sehen könnt. Ich glaube, er ist nach wie vor FSK 18. Natürlich. Genau, und ja, denkt daran, auch die Vergangenheit hat sehr, sehr viele interessante Filme zu bieten. Und ja, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.